sitzen im Café, schauen sich an, rühren in der Tasse, dann und wann blinzeln sich zu. Fassen sich an, sie wissen genau, wann man schweigen kann. Das ganze Gezeter, wofür und wozu, das kommt alles später, nicht beim Rendezvous. Die Welt zerspringt in Stücke, da draußen vielleicht, doch bis in die kleinste Lücke, da hat's noch nicht gereicht. Und sie sitzen da, schauen sich an, rühren in der Tasse, dann und wann blinzeln sich zu. Fassen sich an, sie wissen genau, wann man schweigen kann. Man unterschreibt Dokumente, eine Bank wird beraubt. Man denkt an die Rente, es gibt mehr als man glaubt. Dumme Kriege und ein Mensch, der wird gehetzt. Es gibt Fußballsiege, all das passiert gerade jetzt. Fassen sich an, sie wissen genau,